Zur Verurteilung der UNO-Sanktionsresolution gegen die TVRK veröffentlichte die Gebietsgesellschaft Liaoning des Generalverbandes der China-Koreaner am 10. Juni eine Erklärung.